Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 38. Lamechs Familie. Erster Teil. Ihr könnet euch sehr leicht vorstellen, dass durch solche gewaltigen Auswanderungen in einem Jahre Hanoch sowohl als auch die 10 übrigen Städte sehr menschenleer geworden waren. Dass dazu Lamech noch seinen getreuen Anhang eingebüßt hatte und daher seine Macht, auf die er sich so viel zugute tat, so viel wie null und nichtig wurde. Wenn ihr nun diesen Umstand euch vor Augen stellt, so werdet ihr ohne viele Mühe leicht bald einsehen, dass Lamech wenigstens eine Zeit von 30 Jahren in seiner Regierung notgedrungen mildere Seiten aufzuziehen musste, damit das Volk ihm wieder untertänig wurde und für ihn zu arbeiten anfing, damit er wenigstens mit den Seinen hat sorglos fressen können wie ein Schwein und wie ein fauler Ochse. Die Seinen bestanden aber aus zwei Weibern, nämlich Ada und Zilla, Klammer auf, das heißt die wohlberatene Tugend im Frohsinne, dann die stille Ergebung und Duldung, Klammer zu. Da hatte die Ada zwei Söhne, nämlich den Jabal, Klammer auf, Vater der Hüttenbewohner um die Füße der Berge, Klammer zu, und Jubal, Klammer auf, Musiker als Erfinder der Hirtenpfeife und der Geige, eines Instrumentes, welches nicht unähnlich war dem euren, nur dass es aus einem Holzstück bestand, welches er mittels steinerner Wetz- und Schleifwerkzeuge mühevoll verfertigt hatte, Klammer zu. Und die Zilla aber hatte einen Sohn, nämlich den Tubalkain, und seine Schwester Näme. Er wurde durch meine gnädige Zulassung ein Meister in seiner Bearbeitung der Metalle, und Näme aber bändigte die wilden Tiere und verschaffte dadurch ihrem Bruder und seinen Gehilfen den Eingang in die erzvolle Berge und war überaus schön am ganzen Leibe und hatte eine überaus demütige, aber auch eine desto mutigere Seele. Und es war ihren Augen eine große Kraft gemein, so dass vor ihrem Anblick feste Steine zu Wachs wurden und ihre harten Zähne der Bestien weich wurden wie der Flaum einer Taube. Seht, das war Lamechs Familie nebst einigen wenigen Dienern, die ihm geblieben waren, und einigen Zofen und wertlosen Kebsweibern, also in allem zusammen bei 30 Personen, die allesamt recht fleißig arbeiten mussten, um etwas zu essen zu bekommen und des Leibes Blöße zu decken, wie schon gesagt, bei 30 Jahre hindurch. Allwann dann wieder das Volk mehr der guten Erfindung halber als Lamechs wegen nach Hanoch zu wandern anfing, um dort nützliche Metallsachen zu kaufen, was da gleichsam tauschweise geschah. Auch reisten von den anderen 10 Städten Menschen herbei, um Jubals Musik zu hören, welche ihre Herzen erweichte und wieder für Lamech gestimmt machte. Auch lockte die große Schönheit der Näme alle Herzen, und da wurde unglücklich genannt der, welcher Näme nicht zu Gesichte bekam, und er weinte und heulte darum tagelang. Damit ihr aber doch sehet, wie dies möglich war, so will ich euch eine kleine Beschreibung ihrer Gestalt hinzufügen. Es ist diese Näme, dieselbe Gestalt, welche sich in das grau-alte schwarze Heidentum als die Gemahlin eines Schmiedes und Götzen der Schönheit unter dem besonderen Namen Venus verlor. Seit Sarah und Rachel hat körperlich nie eine so schöne Gestalt die Erde betreten als der Naeme. Ihre Größe betrug 5 Schuh nach eurem Maße. Ihr Haar war schwärzer denn eine Kohle. Ihre Stirn war weiß wie ein frisch gefallener Schnee, gegen die Augen ganz sanft gerötet. Die Augen waren groß und vollkommen himmelblau, der Stern feurig schwarz, die Augenlider frisch und sanft, so auch die dunklen Brauen. Die Nase war gerade und verlor sich in sanfte, weiche Enden, unter denen die 2 Mündungen durch ihre sanft gerundete Formen einen lieblichen Anblick gewährten. Der Mund war gerade von der Größe eines Auges und eine sanft erhobenen Lippen brachten jede Rose zum Schweigen. Ihre Wangen in der schönsten, heiter lächelnden, gerechten Form waren mit aller Rosen zartestem und sanftestem Rot leise angehaucht und ihre Farben glich einer mit Schnee bedeckten Rose, da der Schnee gleichsam den letzten Liebesstrahl dieser Königsblume bis zu einer glanzweißen Oberfläche schimmern lässt. So auch war ihr Kinn wie keines mehr in irdischer Form. Ihr Hals war weder zu lang noch zu kurz, sondern ganz gerecht, glatt und rund, ohne auch nur den allergeringsten Makel. Der Anfang der Brust unterschied sich vom Halse nur durch eine sanft üppige, rasche Erhebung, so die Schultern und so der Nacken, jedes gerecht nach dem besten Verhältnisse. Der Busen sah mehr einer ätherischen, weißweichen Lebenserhöhung ähnlich als irgend etwas Fleischlichem, an deren erhabenst üppig sanfter Rundung 2 heitere, junge Rosen zu knospen schienen. Ihre Arme waren so voll, weich und sanft, dass ihr euch davon auch nicht den allerleisesten Begriff machen könnet, denn solche Arme kommen nur im Himmel vor. Und in diesem schönsten Verhältnisse war auch ihr ganzer Leib überzogen mit dem Glanzweiß des Schnees in ätherischer Sanftheit und Weiche. Diese Naeme wurde nun das Weib ihres Bruders, der mit ihr 7 Söhne zeugte, welche sehr plump und unförmlich aussahen und hatten viele Ähnlichkeit mit eurem sogenannten Trotteln. Die Ursache davon war, dass Naeme sich nach dem Willen des Vaters zu oft musste gebrauchen lassen, zu rein unzüchtigen Zwecken der Herrschaft wegen, denn dadurch wurde wieder alles Männervolk dem Lamech untertänig. Aller Augen waren nun auf Naeme und aller Ohren auf die habsüchtigen Befehle Lamechs gerichtet. Denn Naeme blieb bis in ihr 80. Jahr ein Gegenstand menschlicher Bewunderung, binnen welcher Zeit das Volk wieder sehr angewachsen war und allen Winken Lamechs folgte. Da nun Lamech sah, wie mächtig er nun wieder geworden war, so wurde er auch immer strenger und härter und führte da die Widerspenstigen, sogar die schon früher erwähnte Todesstrafe grausam ein. Die Fortsetzung folgt demnächst.